WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 27. Oktober 97. Der römische Kaiser Nerva adoptiert Trajan. Er hat heute eine eigene Facebook-Seite. Bisher haben allerdings erst 50 sogenannte Freunde den Gefällt-mir-Button angeklickt. Das war zu Lebzeiten des Herrschers anders. Damals lagen ihm Hunderttausende zu Füßen. Nicht nur, weil man sich vor dem römischen Kaiser gerne in den Staub warf, sondern weil die Menschen ihn wirklich verehrten. Er galt als Optimus Princeps, als bester Anführer, der römische Kaiser Trajan. Freundlich begegnete er dem Volke und mit würdigem Anstand dem Senat, von allen geliebt und niemandem gefürchtet, außer von den Feinden. So steht es beim römischen Geschichtsschreiber Cassius Dio. Trajan hat während seiner Herrschaft vom Jahr 98 bis 117 dem Römischen Reich Ruhe und Wohlstand geschenkt. Während sich unter seinen Vorgängern die Adelsklicken voller Hass bekämpften und ermordeten, sorgte Trajan für inneren Frieden. Er ist für mich der ideale Diplomat. Das Volk hat seine Ansprüche. Der Senat ist eine gefährliche Größe. Noch gefährlicher war in dieser Zeit sicherlich das Militär. Und zwischen allen hat er den Ausgleich gefunden, meint die Archäologin und Althistorikerin Dr. Annette Nünnerich-Asmus aus Mainz. Wie er dazu gekommen ist, einfach, das ist seine völlige Konsequenz und Unbeirrbarkeit, mit der er seinen Weg gegangen ist. Ist auch sie ein Fan von Trajan? Ja, sehr, sehr. Daher legt sie Wert auf seinen vollständigen Namen, die richtige Schreibweise und darauf, wie man ihn eigentlich auszusprechen hat. Marcus Ulpius Trajanus. Heute wird er ja auch oft mit J geschrieben, was ja gar nicht richtig ist, sondern er muss ja mit I geschrieben werden und heißt Trajanus. Und daher kommt eben diese Längung, dass man Trajan sagt, aber wenn Sie das Kürzel benutzen, heißt es eigentlich Trajan. Trajan oder Trajan, beides geht. Dass er einmal römischer Kaiser sein würde, war bei seiner Geburt um das Jahr 53 nicht zu erwarten. Denn Trajan stammte aus Spanien und vor ihm war noch nie jemand Kaiser geworden, der aus der Provinz kam. Und doch entschloss sich der kinderlose Kaiser Nerva dazu, Trajan als Nachfolger aufzubauen. Er machte ihn zum Statthalter von Germania Superior, ein Gebiet, das Teile der heutigen Schweiz, Frankreichs und Südwestdeutschlands umfasste. Und schließlich adoptierte Nerva den 44-jährigen Trajan am 27. Oktober des Jahres 97. So erzählt es Cassius Dio. Als aus Päonien eine Siegesnachricht von Trajan einlief, stieg Kaiser Nerva zum Kapitol empor, opferte Weihrauch und trat sodann auf eine Rednerbühne, von wo aus er mit lauter Stimme verkündete: Zum Heil für uns alle. Ich, Marcus Nerva, nehme hiermit Trajan an Sohnes Statt an. Nerva war nur ein Übergangskaiser, was er selbst sehr gut wusste. Niemand hatte dem 65-Jährigen zugetraut, lange zu regieren oder gar eine eigene Dynastie zu gründen. Nerva sollte dem Senat lediglich eine Ruhepause verschaffen. Gerade war sein Vorgänger Domitian ermordet worden und die Frage, wie es mit dem Amt des Kaisers weitergehen würde, war offen. Die zutiefst verfeindeten Parteien sammelten sich hinter zwei Kandidaten. Auf der einen Seite Negrinus, Statthalter in Syrien, oder Trajan. Trajan war für die Senatskreise, die ja neben dem Militär die Kaisermacher waren und die öffentliche Meinung sehr stark prägten, war er, ich sag mal, die bessere Lösung, weil er eine gute senatorische, eine gute politische Laufbahn hinter sich gebracht hatte, militärisch noch nicht so weit vorne lag, aber man traute ihm durchaus zu, auch das Militär auf seine Seite bringen zu können. Und damit sollten seine Anhänger Recht behalten. Als Nerva im Jahr 98 starb, blieb Trajan noch 2 Jahre bei seinen Truppen in Germanien, um die Grenzsicherung abzuschließen. Erst dann zog er als neuer Kaiser in Rom ein. Modern ausgedrückt könnte man sagen, er war ein cooler, unaufgeregter Regent, einer, der keinen Wirbel um seine Person brauchte, ein Mann, der durch Ruhe und Klarheit bestach. Ich denke einfach, dass er seine Herrschergewalt sehr moderat eingesetzt hat. Er hat, und das sagte man ihm ja auch in den Quellen noch zeitlebens nach, dass er sehr stark über Moderatio verfügte und Modestia, also Bescheidenheit, die kaiserlichen Tugenden, die ihm sicher sehr gut zu Gesicht gestanden haben und die auch um Vertrauen beim Militär, aber auch vor allem im Volk und im Senat geworben haben. Und gerade dafür war er bekannt, dass er für alle ein offenes Ohr hatte. Keinem Menschen gegenüber empfand er Neid oder wollte ihn töten. So Cassius Dio. Im Gegenteil, er ehrte und erhöhte alle tüchtigen Männer ohne Ausnahme und brauchte darum niemanden von ihnen zu fürchten oder zu hassen. Verleumdungen war sein Ohr verschlossen und auch vom Zorn ließ er sich ganz und gar nicht übermannen, so wie er gleichermaßen von fremdem Geld und ungerechten Hinrichtungen nichts wissen wollte. Bei so viel Lob stellt sich aber doch die Frage, hatte Trajan denn gar keine Fehler? Über ihn ist was wirklich Negatives kaum gesagt. Es gibt nur eine kleine Schwäche, die ab und zu immer mal anklingt und die auch belegbar ist. Er war nicht sehr redegewandt. Deswegen hat er sich immer der Redenschreiber bedient, hat Bilder extrem für sich sprechen lassen. Trajans Selbstverständnis lässt sich heute noch an Porträts, Statuen und Bauwerken ablesen, die er in Auftrag gab. Ein ganz besonderes Monument ließ er nach dem Zweiten Krieg gegen die Daker errichten. Denn er hatte gesiegt, wo seine Vorgänger gescheitert waren. Dakien, was etwa dem heutigen Rumänien entspricht, leistete den Römern zähen Widerstand, aber im Jahr 107 wurde dieser endgültig gebrochen. Wir fordern euch auf, die Tore zu öffnen. Leben und Freiheit werden euch gewährt, Daker. Wer wagt es, so mit uns zu sprechen? Wir, die Herren der Welt. Erst müsst ihr uns besiegen, dann seid ihr die Herren der Welt. Ich erinnere nur an die Siegessäule. Das hat er als Monumenttyp zum ersten Mal tatsächlich erfunden. Es gab das vorher nicht, dass Kriegsbotschaften, Siegesbotschaften, Triumphe gegenüber unterworfenen Völkern in Bildern von 300 Meter Länge um eine Säule gewunden bis ins kleinste Detail ans Volk, an jeden, der das sehen konnte, ausgegeben wurde. Die 40 Meter hohe Trajanssäule kann noch heute in Rom bewundert werden. Sie steht auf dem Trajansforum, das mit 300 Metern Länge und 185 Metern Breite alle anderen Kaiserforen an Größe übertrifft. Trajan musste ja auch nicht sparen. Von den Dakern erbeutete er 165.000 Kilo Gold und 330.000 Kilo Silber. Über 100 Tage währten die Zirkusspiele, die er dem Volk danach schenkte. Doch Trajan sorgte nicht nur für repräsentative Bauten und Vergnügungen. Im ganzen Reich ließ er das Straßennetz erneuern, Wasserleitungen bauen und daneben Theater, Bäder und Foren errichten. Außerdem sorgte er großzügig für die Armen, speziell ihre Kinder. Cassius Dio: Er wandte Riesensummen für Kriege und ebenso viel für Werke des Friedens auf. Und während er eine Masse dringend nötiger Erneuerungsarbeiten an Straßen, Häfen und öffentlichen Bauwerken vornahm, ließ er niemandes Blut für einen einzigen dieser Zwecke fließen. Ein gigantisches Forum, eine Siegessäule, riesige Thermen, dazu die vielen Gebäude außerhalb Roms. War Trajan wirklich völlig frei von Größenwahn? Er war alles erfindungsreich, selbstbewusst, aber bestimmt nicht megaloman, wie man so sagt, also größenwahnsinnig. Das war er, glaube ich, nicht. Man muss aber sein gigantisches Bauprogramm vor der Tatsache sehen, dass er fast alles erfunden war. Jeder seiner Vorgänger hatte sein eigenes Kaiserforum gebaut, also konnte er sich nur noch dadurch auszeichnen, dass er es größer machte als seine Vorgänger und vielleicht auch von der bildlichen Botschaft noch mal etwas ausgefeilter, detaillierter. Man musste über Bilder seine Botschaften, ob politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, verbreiten. Und das hat er perfekt getan. Dass Trajan bei allen kühnen Plänen ein nüchterner Rechner blieb, ersieht man an dem Briefwechsel mit seinem Statthalter Plinius dem Jüngeren. Der berichtet entsetzt von Problemen einer Baustelle, die uns heute sehr bekannt vorkommen. Das Theater in Nicea, o Herr, das zum größten Teil schon steht, aber doch noch nicht ganz fertig ist, hat, wie ich höre, mehr als 10 Millionen Sesterze verschlungen. Und ich fürchte für nichts und wieder nichts. Der Bau hat nämlich ungeheure Risse. Er senkt sich und klafft auseinander. Ich befürchte, dass dort öffentliche Gelder schlecht genutzt werden. Auch von einem Gymnasium, also einer antiken Trainingsstätte, berichtet Plinius. Man hat schon einiges dafür aufgewendet. Eine nutzlose Ausgabe, wie zu befürchten ist. Es ist nämlich ein planloses und unzusammenhängendes Bauwerk. Plinius bittet Trajan deshalb um die Entsendung eines kundigen römischen Architekten als Gutachter. Denn während wir die bereits aufgewendeten Summen retten wollen, vertun wir sonst auch noch das Geld, das wir nun zusätzlich dran wenden. Trajan empfiehlt Plinius, er solle alles so entscheiden, wie er es für richtig halte. Er weigere sich aber, die Bausünden zu finanzieren. Für Gymnasien haben unsere lieben Griechen eine Schwäche. Deshalb haben wohl auch die Leute in Nicäa einen solchen Bau mit gar zu großem Enthusiasmus begonnen. Sie müssen sich aber mit dem zufrieden geben, wofür ihre Mittel ausreichen. In seinen Briefen an Plinius erscheint der Kaiser freundlich, überlegt und zielorientiert. Ich glaube, dass es ein Charakter war, der sich selbst als Mensch und Person im Gegensatz zu vielen seiner Vorläufer sehr stark zurücknehmen konnte. Ich glaube, er ist völlig uneitel gewesen. Was die erhaltenen Porträts des Kaisers bestätigen. Anders als die Statuen auf öffentlichen Plätzen, die immer einen Mann mit perfekten Proportionen zeigen. Er besaß einen kräftigen Körper und konnte es bei jeder Unternehmung an Leistungsfähigkeit mit anderen aufnehmen. Die Porträts Trajans dagegen tragen sehr individuelle Züge. Archäologin Annette Nünnerich-Asmus: Er hat eine relativ schmucklose Frisur. Heute würde man fast sagen, mein Gott, er müsste eigentlich mal zum Friseur gehen und man müsste ihm mal was anderes raten. Also auch eine Frisur, die selbstverständlich beim Militär sicher gut ankam. Ja, kurzgeschnittenes Haar, leicht zu pflegen und trotzdem ein wenig anspruchslos. Wiederholt fuhr er selbst in seinem Wagen, betrat zuweilen sogar ohne Bewachung Bürgerhäuser und vergnügte sich dort. Dann, wenn man sein Gesicht anschaut, das hat realistische Züge. Er hat immer Denkerfalten zwischen den Augenbrauen. Das kommt sicher auch seinem Alter nahe, ein weiser Herrscher. Dann hat er die sogenannten Nasolabialfalten. Das sind Falten, die von der Nase entlang der Lippen runter zum Kinn gehen. Das haben meist Menschen, die sehr ernst sind, über vieles nachdenken müssen. Dann neigt er zu einem leichten Doppelkinn. Und das sind natürlich alles wenige Idealzüge. Da würde man heute sagen, warum hat man ihn denn nicht schöner gemacht? Nein, man wollte ihn möglichst realitätsnah wiedergeben. Trajan wusste, dass er es nicht nötig hatte, seine Person zu überhöhen oder zu verzerren. In einem Brief an Plinius schrieb er: Du kennst doch meinen Grundsatz ganz genau. Ich will meinem Namen nicht durch Furcht und Schrecken oder durch Majestätsprozesse Respekt verschaffen. Dies galt auch für Trajans Haltung gegenüber den Christen. Zwar wollte auch er bekennende Christen hinrichten lassen, wie es zu seiner Zeit üblich war, aber er riet Plinius zur Nachsicht. Aufspüren soll man sie nicht. Wenn sie aber vor Gericht gestellt und überführt sind, dann sind sie zu bestrafen. Dabei gilt jedoch Folgendes: Wer leugnet, Christ zu sein und dies durch ein Opfer beweist, soll aufgrund seiner Reue Verzeihung erhalten. Anonyme Anklageschriften aber dürfen bei keiner Straftat Berücksichtigung finden, denn das gäbe ein äußerst schlechtes Beispiel und entspräche nicht dem Geist unserer Zeit. Trajan war nach Nerva der zweite römische Adoptivkaiser. Auch er blieb kinderlos und adoptierte kurz vor seinem Tod im Jahr 117 seinen Nachfolger Hadrian. Der adoptierte Antoninus Pius und dieser wiederum Marc Aurel. Alle diese Herrscher wurden nach ihren Qualifikationen ausgewählt, nicht nach ihrer Geburt. Dem Römischen Reich schenkten die Adoptivkaiser Wohlstand und inneren Frieden. Der englische Historiker Edward Gibbon sah darin sogar ein goldenes Zeitalter. Wenn ein Mensch dazu aufgerufen wäre, sich auf einen Abschnitt in der Weltgeschichte festzulegen, in dessen Verlauf die Lage des Menschengeschlechts die glücklichste und fortschrittlichste war, so würde er, ohne zu zögern, jenen benennen. Die Senatoren drückten es weniger pathetisch aus. Sie gaben jedem Herrscher einen Segenswunsch mit auf den Weg, der zum geflügelten Wort wurde. Felicior Augusto Melior Trajano. Mögest du glücklicher sein als Augustus und besser als Trajan. Zeitzeichen. Täglich morgens um 5 nach 9 auf WDR 5, abends um 15:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de.